Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast, heute mit Jan und Thomas. Hallo Jan, hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo ihr beiden. Aber nicht nur mit Jan und Thomas, sondern auch mit Frank. Hallo Frank. Hallo ihr, jetzt muss ich durchzählen, 1, 2, 3. Und wir müssen uns auch revidieren, da müssen wir jetzt auch sagen, hallo ihr drei. Ja, stimmt. Hat er recht. Hallo Frank. Ja, hallo Frank, hallo. Vor allen Dingen. Schön dich wiederzusehen. Ja, schön, genau. Euch wiederzusehen, Axel, Jan und Thomas. Ja, genau. Was die Hörer nicht sehen können, wir können uns auch sehen, nicht nur hören. Aber wir sind froh, dass du in unserem Audiocast dabei bist. Als alter Bildliebhaber, kann man ja sagen. Ja. Ja. Genau, wer ist der Frank eigentlich? Was macht er eigentlich so? Und wieso ist er in unserem Podcast? Das wird hoffentlich im weiteren Verlauf irgendwie noch deutlich, warum der Frank da ist. Aber Frank, kannst du mal so ganz kurz sagen, was du denn mit dem Thema Camping so an der Mütze hast? Ja, ich bin so ein Mit-50er, Mit-Ende-50er aus München und ich fahre einen großen Bürstner. Auch hallo, ich bin Frank und fahre einen großen Bürstner. Und so beginnen meistens meine YouTube-Videos, denn ich habe einen YouTube-Kanal, Frank D. Camping. Dürftet ihr auch dann wahrscheinlich in den Shownotes finden. Ja, und mit dem beschäftige ich oder in diesem Kanal beschäftige ich mich mit vielen Sachen, die ich nützlich finde, wovon ich meine, das sollten andere auch wissen. Ich mache ab und zu Produkttests oder auch mal von Messen Berichte und so weiter. Genau, das ist mein Metier. Du machst doch auf Messe inzwischen Comedy, ne? Manchmal, wenn uns danach ist, wenn die Messe noch nicht begonnen hat und wir anfangen zu drehen, dann fällt auch schon mal das ein oder andere Lustige ab und das schneide ich dann zusammen. Das wäre dann zu schade zum Wegschmeißen. Ja, richtig. Von der CMT zuletzt. Ja, die Comedy-Folgen mit Tobi waren schon cool. Genau. Mal ganz nebenbei, wirklich Meister des Bildes, nicht nur des bewegten Bildes. Ich glaube, du hast auch eine große Leidenschaft fürs, wie sagt man dann, fürs feststehende Bild, fürs Foto. Fürs Foto. Ja, absolut. Ich bin Fotograf im Nebenerwerb, mache Hochzeiten, Events und Sport. Mhm. Auch dort. Kommt mir bekannt vor. Tobe ich mich aus. Mhm. Genau, wir haben uns ja beide schon nerdig auseinandergesetzt in Enkirch, ne? Mhm. Im letzten Jahr, so ein bisschen am Rande. Das ist also auch eine große Leidenschaft, die allerdings sich ein bisschen zurückgenommen hat, dadurch, dass die YouTuberei doch ganz schön Raum eingenommen hat. Glaube ich. Seit kurzem sind wir Großeltern, da kommt da noch das nächste Wesen dazu, was Raum einnimmt. Aber es passt, das kriegen wir alles gut unter einen Hut, denn ich werde demnächst auch ganz viel Zeit haben, aber das ist ein anderes Thema. Ich bewundere euch YouTuber wirklich für euren Aufwand, den ihr treibt. Wir können es ja so ein bisschen nachspielen, wir schneiden Ton, aber eben ja, nur Ton und nicht Bild. Und ich bin wirklich immer voller Bewunderung dafür, was das für ein Aufwand sein muss, auch noch Bilder zu schneiden und ins rechte Licht zu rücken. Das ist mit Sicherheit schon wirklich sehr, sehr aufwendig, könnte ich mir vorstellen. Was uns alle eint, ist, dass wir ja alle eine schöne Zeit mit unseren Campingfahrzeugen, Wohnmobilen oder Wohnwagen verbringen wollen. Und der Gedanke an Einbruch oder Diebstahl oder Raub oder so, den verdrängen wir, glaube ich, ganz gerne. Aber ich glaube, jeder von euch und uns kennt dieses etwas mulmige Gefühl, wenn man sein Wohnmo auf einem Parkplatz zurücklässt, um irgendwas zu besichtigen, eine Stadt oder ein Schloss oder was auch immer. Und ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch und habe auch angesichts der insgesamt schlechten Sicherheit von Wohnmobilen, also die Aufbautür zum Beispiel oder die Plastikfenster, bisher eigentlich keinen Aufwand in die Zusatzsicherung gesteckt, bis ich Franks Video gesehen habe. Ist natürlich verlinkt unten. Frank, kannst du mal kurz zusammenfassen, auf welches Video ich mich beziehe? Was war der Inhalt? Der Inhalt ist eine Reportage über einen geglückten Einbruch in unser Wohnmobil in Rimini im Oktober letzten Jahres, der mit Glück im Unglück endete, mit einem Schuss vorn Bug, so habe ich das auch im Fazit beschrieben. Wir haben Italien von West nach Ost durchquert, sind in Rimini einen Campingplatz angelaufen, der war leider dann doch zu, haben uns dann Seitenstraße gesucht. Rimini ist zu dem Zeitpunkt Regione schon ausgestorben, da haben nur noch ein paar Bars auf, ein paar Geschäfte. Wir haben den Wagen in der Seitenstraße abgestellt, neben uns befand sich eine Surfschule oder irgendwie sowas. Wir sind dann zum Strand gegangen, hatten das Auto im Blick, hatten auch die Hekis auf, die Fenster zum Teil auf. Natürlich war das Auto abgeschlossen. Ja, lagen wir also da, sind wieder mal zurück zum Auto, haben uns noch Sachen geholt für den Sundowner, den wir 50 Meter entfernt einnehmen wollten. 50 Meter entfernt stand nämlich am Strand eine Biertischgarnitur. Dort planten wir uns niederzulassen. Beim Packen der Sachen für den Sundowner fiel mir eine männliche Gestalt auf, die sich gegenüber vom Wohnmobil befand und eine Zigarette rauchte und zu mir rüberschaute. Der Bauch hat gesagt, was will denn der? Es sieht komisch aus, mach mal alle Sicherungen zu. Und ich habe dann die Hekis geschlossen, ich habe Fenstersicherungen, die habe ich verschlossen, ich habe Türketten, die habe ich vorgehängt, ich habe das ganze Auto verschlossen. Wir sind zum Sundowner gegangen und nach ungefähr 20 Minuten ging die Alarmanlage und da war mir klar, jemand ist ins Auto eingebrochen. So viel als Kurzversion dieses Einbruchs. Und darüber habe ich halt ein längeres Video gemacht, um meine Erfahrungen weiterzugeben, was nämlich gut war und was vielleicht nicht gut war und was aus meiner Sicht hilft und was nicht hilft. Und um andere Leute einfach auch zu sensibilisieren. Und es ist ja schon ein bisschen klar geworden, du hattest schon vorher erheblich mehr Aufwand in die Sicherung deines Wohnmobils gesteckt als ich. Ich habe ja gesagt, ich habe bis nichts gemacht. Ja. Du hattest dich da schon vorher mit beschäftigt und hattest dir auch schon Dinge überlegt und es gab auch schon einige Videos zu, die du veröffentlicht hast, was du da eingebaut hast. Ich hoffe, du erlaubst mir, dass wir die Kurzversion machen. Was hat letztlich nicht funktioniert? Du hattest ein Fenster nicht gesichert. Kann man so sagen? Ja. Ich habe Rahmenfenster und auch für vorgehängte Fenster gibt es Fenstersicherungen. Das sind Aluschienen, die an der unteren Fensterkante aufgeschoben, eingeklipst werden, die ein Hakenblech nach innen haben und somit verhindern, dass man diese Fenster einfach aufhebeln kann. Man kommt durch ein Fenster mit Gewalt, auch wenn es gut gesichert ist. Zur Not wird es aufgeschmolzen mit so einem Bunsenbrenner oder mit so einem, Haushaltsbunsenbrenner. In dem Fall hatte ich, als ich diese Fenstersicherung damals gekauft habe, darauf verzichtet, das kleine Küchenfenster zu sichern. Das kleine Küchenfenster, das hat so, ich glaube, 30, 40 Zentimeter Breite, weil ich gesagt habe, da kommt keiner durch. Wenn, dann kommt da ein Kind durch, das macht keiner. Gefehlt. Genau dadurch sind die Diebe eingedrungen und ich gehe auch davon aus, dass es ein Kind war, was sich im Innenraum befand, auf der Suche nach Geld. Wir wollten es ja kurz machen, genau, die Fenstersicherung hat versagt. Also Sie haben letztlich ja den schwächsten Punkt genommen, was auch irgendwie logisch ist. Das sagt man ja auch oft, bei der Sicherheit ist das schwächste Glied in der Kette das Entscheidende. Ne? Ja. Also im Prinzip hat nicht die Fenstersicherung versagt, sondern ich habe bewusst eine Schwachstelle in Kauf genommen und genau die ist ausgenutzt worden. Meinst du denn, kann man das in irgendeiner Art und Weise sehen von außen, dass du an allen Fenstern diesen Schutz hat es nur in diesem einen nicht? Oder ja, kann man das kann man sehen. Ja? Man sieht die Schienen deutlich. Ah, okay. Ferner sind Aufkleber dran, die signalisieren mit einem Piktogramm, dass das gesichert ist. Der nächste Punkt ist, warum ich davon ausgehe, dass genau da die Schwachstelle gesucht und gefunden wurde, ist, ich habe ein Fahrzeug mit sehr, sehr großen Fenstern im rückwärtigen Bereich, wo also auch ein Erwachsener problemlos durchkommt. Die wären eigentlich da eingestiegen. Das ist ja viel leichter. Okay. So, und die sind also meines Erachtens vorbeigegangen. Das war die abgewandte Seite zu uns und haben das gesehen, sind dann weiter und haben eben genau diese Schwachstelle dann entdeckt. Weil du gerade die Fenster angesprochen hast, die hinten sind die nicht höher? Also bei uns sind die deutlich höher, sodass du da schon zu zweit sozusagen mit einer Räuberleiter oder so rein müsstest. Aber sind die bei dir auch höher? Ja, nein, ich fahre ja ein Mobil mit einer Hecksitzgruppe und ich habe eine sehr flache Heckgarage. Okay, und, alles klar. Ja, das erklärt das dann. Genau. Eine Sache will ich noch einschieben. Wir werden nämlich jetzt gleich ganz viele Produkte nennen und ihr findet die Links zu den Produkten auch immer unten in der Episodenbeschreibung. Aber ich will nochmal deutlich sagen, wir vom Abgefahren-Podcast haben keine Kooperationen oder Verträge mit den Anbietern. Wir

mich für ein System entschieden, also diese Ketten, Türketten habe ich montiert. Die werden quasi an dem Punkt des Gurtes, an dem Befestigungspunkt des Gurtes, wird ein Teil befestigt und ist also quasi eine kurze Kette mit einem Karabiner. Der Karabiner wird dann in eine Halterung, die man also selbst ohne relativ großen Aufwand montieren kann. Die wird dann quasi in der Türverkleidung verschraubt, kann man die dann in so einer Öse einhängen. Das führt dann dazu, wenn man die Tür aus welchem Grund auch immer öffnet, die Verriegelung öffnen kann, dann geht die Tür so, sagen wir mal, 1-2 Zentimeter vielleicht gerade mal auf. Du kommst also mit der Hand, kannst nicht reinlangen, kannst da einen Luftzug vielleicht durchspüren. Das war's dann aber auch. Und genau, diese Ketten habe ich auf beiden Seiten montiert. Die haben dann gegenüber einem, zum Beispiel Heos-Schloss von außen, haben die natürlich den Vorteil, ich glaube, weiß gar nicht, ob es das in Fahrradtüren gibt, aber die haben natürlich den Vorteil, dass ich es auch, dass ich die Ketten auch anlegen kann, wenn ich mich immobil befinde. Wenn ich also irgendwie Angst habe oder mich unwohl fühle, dann hake ich die Ketten ein, was wir im Übrigen tatsächlich immer machen. Es gibt mir so ein unglaublich gutes Gefühl. Ketten anhängen ist eine Sache von 5 Sekunden pro Seite. Und ich weiß zumindest mal, dass da so leicht keiner reinkommt. Natürlich kann man auch hier die Scheibe einschlagen und könnte wahrscheinlich mit einem langen Arm das irgendwie schaffen, unten wieder zu entriegeln, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist schon mal eine gewisse Sicherheit. Und der Frank hat das auch so gemacht. Richtig. Das hat sogar den Vorteil, das kannst du mitnehmen, wenn du Mobile mietest und du hast Ducato als Mietmobil, dann kannst du das für die aktuelle Baureihe auch kaufen. Und kannst es rückstandslos wieder entfernen. Weil du brauchst wirklich nur diese Schraube von der Getränkehalterung oder von dem Innenfach entfernen, die Lasche dazwischen schieben, wieder festschrauben und schon hast du die erste Lasche, wo man die Karabiner einhängt, fertig und dann wird der Karabiner mittels so einer mit so einem Maulblech dann eben an den Gurtaufnahmepunkt eingehängt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwo stehe, für mich ist es primär zur Beruhigung, dass nicht in der Nacht irgendjemand das Auto doch irgendwie öffnet und dann vorne aufreißt und im Fahrzeug steht, absolut, sondern da kommt dann keiner rein. Ja. Der Nachteil ist, es ist von außen nicht sichtbar, es schreckt nicht ab, man sieht es nicht direkt, aber ist mir auch erstmal egal. Hauptsache, die kommen nicht rein und man darf das auch nicht während der Fahrt machen, das wäre dann schlecht, wenn man einen Unfall hat. Das wollte ich gerade sagen. Guter Zusatz. Also man vergisst das natürlich auch gerne mal, weil man steigt logischerweise natürlich in meinem Fall bei einem Kastenwagen dann durch die Schiebetür aus und auch wieder ein. Und schnell sitzt man mal dann auf dem Fahrersitz und fährt mit verriegelten Ketten dann los. Das sollte man tunlichst versuchen zu vermeiden, weil das im Unfallfalle dann natürlich für die Feuerwehr nochmal ein größeres Problem darstellt. Ja, ist bei den Heos aber genauso. Ich vergesse das regelmäßig auf den kleinen Touren, wenn ich von zu Hause mal eben wegbringe zum Abstellen oder so. Dann will ich abschließen und stelle fest, okay, bist mal wieder gefahren mit verschlossener Dinge. Ja. Bei den Heos ja ähnlich. Es wird passieren. Man sollte es nicht machen. Man sollte es nicht machen, genau. Es passiert zu vielleicht noch. Zum Erwähnen, es gibt auch für die Schiebetüren bei Kastenwagen, gibt es auch von diesem Hersteller. Ich weiß nicht, wenn ihr den verlinken wollt, ist es für, man kann ja ruhig das verlinken. Genau, ja. Macht ja, okay. Gut. Also es gibt für die Seitentür bei den Kastenwagen gibt es auch eine Sicherung und selbst für die Hecktüren gibt es auch auf der Seite auch noch Sicherung. Genau. Ich habe mich bei dem Hersteller auch für die Heckverriegelung, wenn wir jetzt schon gerade beim Kastenwagen sind, ich bin ja der einzige Vertreter der Kastenwagen-Fraktion hier. Deswegen mal drüber nach. Übernehme ich den Part jetzt gerade gerne. Es gibt von dem gleichen Hersteller hinten Metallbügel, die werden an jeder Flügeltür montiert. Die führen dann, wenn man die Türen schließt, zusammen, sind ganz nah beieinander und dann werden die mit einem Splint, werden die miteinander verbunden. Das heißt, wenn man die Tür versucht aufzureißen, hält dieser Splint diese beiden Metallbügel der beiden Flügeltüren zusammen. Vielleicht mit ganz viel Gewalt mag das auch sein, dass das irgendwie rausreißt, aber ich glaube, das ist erstmal schon mal besser als nichts. Und dieses Schloss für die Schiebetür, das habe ich später nachgerüstet, da habe ich mir einfach im Baumarkt ein Diskusschloss gekauft, also so ein rundes Schloss und habe ein entsprechendes Loch in die Schiene, also in die Schiene der Schiebetür gebohrt an entsprechender Stelle. Das führt dazu, dass man dann selbst wenn man das Schloss entriegelt kriegt, auch da die Schiebetür so maximal 1 Zentimeter aufkriegt und dann stößt das nämlich gegen das Diskusschloss und kann man sich besser vielleicht im Internet mal Bilder zu anschauen, aber alles in allem zu, ja. Kann man alle 4 Türen beim Kastenwagen, also 4, weil es hinten 2 Flügeltüren sind, vorne die